Seien Sie überzeugt, meine Männer und Frauen, wenn ich die Härte aufgebracht habe, in kommunistischen Massenversammlungen mit den Stuhlbeinen in der Hand gegen eine Übermacht vorzugehen und sie mit meinen Kameraden aus dem Saal zu prügeln, ich werde um 1000 und 100.000 Mal mehr die Härte aufbringen, gegen eine polnische Übermacht mit Maschinengewehren vorzugehen und sie niederzumetzeln, wo sie überhaupt stehen. Darum gilt für euch, ihr Deutschen in diesem Kreise, das Gebot, das für jeden Polen, der einen Volksdeutschen überhaupt nur schief ansieht, 10 Geiseln festgenommen werden, mindestens 10. Dass für jeden Polen, meine Männer und Frauen, der einen Deutschen misshandelt, vielmehr für einen Deutschen, für jeden Deutschen, der von einem Polen misshandelt wird, mindestens 10 Polen durch Standgericht abgeurteilt werden. Für jeden Deutschen. Und sollte man es gar noch wagen, und das gilt insbesondere für den 11. November, einem Deutschen ein Leid anzutun, so groß, dass er daran zugrunde gehen könnte, für jeden Deutschen werden öffentlich 100 Polen auf dem Marktplatz erschossen. Ich werde nicht davor zurückschrecken, auch das soll man öffentlich zur Kenntnis nehmen, falls man hier solche Irrwahngedanken hegen sollte für die nächste Zeit. Sollte man es wagen, einem deutschen Bauern noch einmal sein Haus oder sein Hof anzustecken. Das Dorf, aus dem der polnische Täter stammt, ist innerhalb 24 Stunden aus der Landkarte ausgelöscht und es bleibt kein Stein mehr auf dem anderen. Und sollte man es wagen, aus irgendeiner Stadt, ob sie Schröder heißt oder sonst wie, polnische Insurgentenführer herauszuschicken, mit dem Auftrag gegen die deutsche Führung loszuschlagen, diese Stadt würde von mir innerhalb kürzester Frist dem Erdboden gleichgemacht werden. Wenn man glaubt, dass die Vollmachten eines von Adolf Hitler nach dem deutschen Osten entsandten Gauleiters und Stadthalters nur die gleichen wären wie die eines polnischen Wojewoden, dann irrt man sich. Dann irrt man sich grundsätzlich. Die Vollmachten, die ich vom Führer besitze, nicht nur durch Legalität und Gesetz, sondern auch persönlich, sind die größten Vollmachten, die je ein politischer Führer besessen hat. Noch nie hat ein König oder ein Fürst oder ein Großherzog in einem deutschen Bundesstaat die Vollmachten besessen, die die beiden neuen Reichsstatthalter in Westpreußen und in Posen besitzen. Man soll sich, meine Männer und Frauen, man soll sich darum nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Vollmachten sich in den Händen von Männern befinden, die nur eins kennen, Deutschland und das deutsche Volk zu lieben und Polen zu hassen, ob seiner entsetzlichen Gräueltaten, die es am deutschen Volkstum hier begangen hat. Und in diesem Hass, nach der einen Seite und in der Liebe nach der anderen Seite drückt sich das Programm aus, das wir Nationalsozialisten für dieses von unseren Soldaten eroberte Gebiet verkünden und verwirklichen werden. Ein Programm so nüchtern und so einfach, wie es einfacher nicht gestaltet werden kann. Wir haben den Auftrag, aus diesem Land wieder ein blühendes deutsches Bauernland zu machen. Dass dieser Auftrag nicht in Tagen, Wochen und Monaten verwirklicht werden kann, ist ganz selbstverständlich. Dieser Auftrag bedarf aber keiner großartigen Gesetze, sondern dieser Auftrag bedarf nur von stahlharten Männern und stahlharten Mitarbeitern, die bereit sind, über alle Schwierigkeiten hinweg diesen Auftrag zu erfüllen und ihm zum Siege zu verhelfen. Und es werden meine Männer und Frauen keine 10 Jahre ins Land gegangen sein, dann wird dieser Auftrag erfüllt sein und es wird keinen polnischen Besitzer und Bauern in diesem Lande mehr geben.